Der junge Mann schwindelt auf der Höhe, auf die ich ihn gehoben. Wenn ich ihn durch Vorlesung meiner Dichtungen in überirdische Regionen führe, wie wird ihm da erst werden? Übel. Sehr übel finde ich das angebracht. Was hat sie denn? Ich muss mich über das gnädige Fräulein beklagen. Ich finde es sehr übel angebracht, einen Spaß so weit zu treiben. Sie hat mich ausgezankt. Ich hätte sie wegen den Haaren des Jägers angelogen. Ich glaubte anfangs, sie mache nur einen Scherz, aber am Ende hat sie mich eine dumme Gans geheißen. Ich werde sie darüber reprimandieren. Übrigens ist der Mensch nicht mehr Jäger. Ich habe ihn zum Sekretär ernannt und man wird ihm die seinem Posten schuldige Achtung erweisen. Sekretär? Ich bin entzückt darüber, dass er vor Ihnen Gnade gefunden. Die schwarze Sekretärkleidung wird ihm sehr gut lassen zu dem schwarzen Haar. Was spricht sie da? Schwarze Haare, habe ich gesagt. Mir scheint, sie ist verrückt. Ich habe noch nie ein schöneres Goldblond gesehen. Euer Gnaden, spaßen. Ist mir noch nicht oft eingefallen, mit meinen Untergebenen zu spaßen. Aber Euer Gnaden, ich habe mit eigenen Augen... Meine Augen sind nicht weniger eigen als die Ihren. Und Euer Gnaden nennen das Blond? Na, was denn sonst? Euer Gnaden, verzeihen, dazu gehören sich schon wirklich eigene Augen. Ich nenne das das schwärzeste Schwarz, was existiert. Lächerliche Person. Mache Sie Ihre Schwänke jemand anderem vor. Nein, nein, das ist, um den Verstand zu verlieren. Da kommt er ja. Nun, ist das Blond oder nicht? Hier bin ich, gnädigste Gebieterin im schwarzen Frack, kurzen Hosen, Seidenstrümpf. Die Konstantia. Was ist denn das? In Zukunft verbiete ich mir derlei. Aber Euer Gnaden, ich habe ja mit... Die Gnädigste sind aufgeregt, was ist es denn? Stellen Sie sich vor, die Närrin da behauptet, sie hätten schwarze Haare. Das schwarze Verleumdung. Da möchte man den Verstand verlieren. Und daran wäre nichts gelegen. Wohl aber, wenn ich die Geduld verliere. Gehe Sie und ordne Sie meine Toilette. Ich kann nur noch einmal versichern... Und ich zum letzten Male sagen, dass sie gehen soll? Das übersteigt meine Fassung. Insolente Person, das. Meine Stellung hier im Haus gleicht dem Brett des Schiffbrüchigen. Ihr müsst die anderen hinunterstoßen oder selbst untergehen. Oh, gnädige Frau, dieses Frauenzimmer hat noch andere Sachen in sich. Ach, war sie etwa unhöflich gegen Sie? Das nicht, sie war nur zu höflich. Es sieht kurios aus, dass ich darüber rede, aber ich mag das nicht. Diese Person macht immer Augen auf mich, als wenn, und redet immer, als ob... Und tut auch immer alles wie, ich mag das nicht. Sie soll fort, heute noch. Und dann betragt sich der Friseur auch auf eine Weise. Er hat ein fernes Liaison-Verhältnis mit der Kammerfrau, was doch ganz gegen den Anstand des Hauses. Den danke ich ab. Mich verletzt sowas gleich, diese Liebhaberei, dieses Charmieren. Ich sehe das nicht gern. Ich tue es lieber selber. Welch zartes, nobles Sentiment. Marquis hat mich zum letzten Mal frisiert. Ja, und dann ist noch die Gärtnerin. Nee, ich will gar nichts sagen. Nein, nein, sprechen Sie, ich will es. Sie hat mir einen halberten Heiratsantrag gemacht. Impertinent! Einen förmlichen halberten Heiratsantrag. Die muss heute noch aus meinem Hause. Alle kommen fort. Jetzt kann ich blonder Jüngling bleiben. Ja, mir ist leid, dass ich... Schreiben Sie sogleich an alle drei Entlassungsbriefe. Nein, nein, das kann ich nicht. Nein, mein erstes Geschäft als Sekretär darf kein so grausames sein. Nein, ein edles Herz hat der junge Mann. Mama, ich komme, die Konstanze zu verklagen. Sie hat mich durch ihr Benehmen gezwungen, sie eine dumme Gans zu heißen. Dass doch immer eine der anderen was vorzurupfen hat. Du wirst dir sogleich den Dienst aufkündigen. Der Konstanze mündlich, der Gärtnerin und dem Friseur schriftlich. Schön, liebe Mama. Mama? Ja, dies ist meine Tochter. Allein? Nein, nein, nein, ganz auf. Nein, das ist doch nicht möglich. Warum denn nicht? Es geht ja gar nicht hinaus mit den Jahren. Ja. Oh, doch, doch, nein, mein Freund. So eine junge Dame und diese große Tochter. Nein, nein, nein, nein, das machen Sie, wenn man anderen weiß. Das ist eine weitschichtige Schwester oder sonst eine himmelweit entfernte Verwandte des Hauses. Wenn ich Euer Gnaden schon eine Tochter zutrauen soll, so kann es höchstens... Das ist aber schon das Höchste, also so... So bis zum Knie groß sein. Nein, nein, es ist so, wie ich gesagt. Man hat sich eben konserviert. Oh, ich weiß, was Konservierung macht, aber so weit geht das Konservatorium nicht. Närrischer Mensch. Ich muss jetzt zur Toilette eilen, sonst überraschen mich die Gäste. Du, Emma, begleite mich. Ich sehe Sie bald wieder, Monsieur Titus. Oh, nur bald. Pardon. Nur bald ein Geschäft, wo ich meinen Diensteifer zeigen kann. Adieu, mein Lieber. Adieu, Monsieur Titus.